Kundgabe 5733. Empfangen durch Bertha Dudde am 28.07.1953. Jesus Christus, Führer auf dem rechten Weg. Es wird euch wahrlich der rechte Weg gewiesen, wenn ihr nur bereit seid, ihn zu gehen. Dann brauchet ihr euch nur meiner Führung zu überlassen, und ihr werdet gedrängt werden auf den rechten Weg, weil ich nur darauf warte, dass ihr euch auf euch selbst besinnet, dass ihr tun wollet, was eure eigentliche Aufgabe ist auf Erden, dass ihr recht und gerecht wandeln wollet auf Erden. Dann übernehme ich selbst eure Führung, denn euer nunmehriger Wille räumt mir selbst dieses Recht ein. Als Mensch, Jesus, bin ich euch diesen Weg vorangegangen. Als Mensch, Jesus, zeigte ich euch das Ziel, das auch ihr verfolgen sollet. Als Mensch, Jesus, habe ich euch den Beweis erbracht, was ein Mensch vollbringen kann, so er jenen Weg geht. Und ich stelle euch daher immer wieder seinen Erdengang vor Augen. Ich weise euch hin auf ihn, den ich zu euch herniedersandte, dass er euch helfe, den gleichen Weg zu gehen, weil nur dieser Weg zu mir führt, zu eurem Gott und Vater von Ewigkeit. Er hat das Ziel auf Erden erreicht. Er stieg als vollendetes Wesen, als Hülle meiner selbst zum Himmel auf. Und ich ließ diesen Vorgang meine Jünger auf Erden erleben, auf dass sie ein Zeugnis hatten davon, was ein Mensch auf Erden erreichen kann, auf dass sie mich selbst schauen konnten in Jesus Christus, der auf ewig sich mit seinem himmlischen Vater zusammengeschlossen hatte und also vereinigt war mit mir für alle Ewigkeit. Und ich will, dass ihr alle euch mit mir vereinigt, dass ihr alle zurückkehrt zu mir als meine Kinder, dass ihr alle den Weg gehet, der allein führt ins Vaterhaus, von dem ihr einstens ausgegangen seid. Ihr aber irret umher und wisset diesen Weg nicht. Ihr findet ihn nicht, weil ihr ihn nicht suchet. Ihr lebet auf Erden und seid euch nicht eurer Bestimmung bewusst. Ihr wandelt auf einer breiten Straße, die nimmermehr zum Ziel führt, weil es nicht der Weg ist, den Jesus gegangen ist. Und darum muss ich euch immer wieder Boten senden, die euch recht weisen sollen, die euch führen wollen auf den rechten Weg. Ich muss euch Menschen das Wort Jesu Christi nahebringen, das er in meinem Auftrag lehrte auf Erden, das Wort, das ich selbst sprach durch ihn zu den Menschen, die es anhörten, weil sie glaubten an mich, der ich aus ihm sprach. Dieses sein Wort weiset euch wieder auf den rechten Weg. Und dieses sein Wort müsset ihr hören, weil es Zeugnis gibt von mir, der ich selbst der Weg bin, die Wahrheit und das Leben. Und so ihr dieses Wort anhöret, wird euch der Weg gewiesen, der zum Ziel führt. Und keiner wird sagen können, ohne Führung geblieben zu sein auf Erden, der nur sich selbst mir anvertraut, der mich erreichen will und den Willen hat, keinen Leerlauf zu gehen, sondern zu dem Ziel zu gelangen, das ihm gesteckt ist für sein Erdenleben. Immerwährend gehen euch Hinweise zu, weil ich keinen Menschen seinem Schicksal überlasse, sondern um alle besorgt bin, dass sie den rechten Weg finden. Doch wer ohne Verantwortungsbewusstsein dahin geht, dessen kann ich mich nicht annehmen, denn um ihn führen zu können, muss er sich mir anvertrauen im freien Willen. Wo dieser Wille fehlt, halte ich mich zurück. Doch immer wird es ihm leicht gemacht, den rechten Weg zu betreten. Doch niemals wird Zwang ausgeübt. Immer fordere ich seinen eigenen Willen, um dann seine Hand ergreifen zu können und ihn hinaufzugeleiten zur Höhe. Denn ich kann euch wohl raten und helfen, doch zwingen werde ich euch nicht. Amen.